الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على صحبة الله دمهان دفلتن الله زيقن ونهاية البمات سشكاية سن وزن قفيتن محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, in der letzten Predigt, aus der Predigt der letzten Woche, entnehmen wir, dass folgende vier Dinge zu den Faktoren gehören, die den Muslim im Laufe seines Lebens stärken oder die dem Muslim Stärke garantieren. Und wir haben vier Punkte erwähnt. Erstens die wahre Zugehörigkeit zum Islam. Zweitens das Streben nach Wissen und in erster Linie natürlich nach religiösem Wissen über Allah tabaraka wa ta'ala. Drittens Einheit und Zusammenhalt. Und viertens, Gewissheit darüber, dass Allahs Versprechen wahr ist. Egal, was Allah sagt, es wird genauso eintreffen, wie er es versprochen hat. Die Zugehörigkeit zum Islam, liebe Geschwister, bedeutet, sich bewusst zu machen, dass dein Wert in diesem Leben mit dem Rang bei Allah steigt und fällt. Dein Wert in diesem Leben ist nicht mit dem, was du vorweisen kannst und dem, was du anderen Menschen, wie du andere Menschen überbieten kannst hinsichtlich deines hinsichtlich bestimmter Dinge, die du gelernt hast oder absolviert hast, sondern entscheidend ganz alleine ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala über dich entscheidet. Es geht um dein Wissen um Allahs Religion, deinen Glauben an das Unsichtbare, deine Einhaltung der Gebete. Genau um diesen Punkt möchten wir ein bisschen auch sprechen. Das Einhalten der fünf Gebete, liebe Geschwister, ist eine Anordnung Allahs Azza wa Jalla und bezieht sich ganz besonders auf die Männer unter uns. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass sie ihre Gebete in den Häusern Allahs verrichten sollen. Und das Beten in der Moschee ist eine Eigenschaft eines Gläubigen. Und das Zurückbleiben und Wegbleiben von der Gebetsgemeinschaft und der Moschee ist eine Eigenschaft eines Heuchlers. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht umsonst diese Häuser bauen lassen und nicht umsonst den Gebetsruf ausrufen lassen, in dem es heißt, Hayya ala salah, kommt auf zum Gebet. Meine lieben Geschwister, durch das Gebet zeigst du deine Zugehörigkeit zum Islam. Durch das Gebet in der Moschee besonders, wenn du darauf achtest, hast du ein Zeugnis von Allah Azza wa Jalla, dass du zu den rechtleitenden Menschen gehörst. Denn Allah Azza wa Jalla sagt sinngemäß im Koran Karim, dass niemand die Gebete in den Moscheen verrichtet, ohne dass er zu denjenigen gehört, die an Allah glauben, an das Jenseits glauben. Die Gebete im Allgemeinen verrichten, auch wenn sie mal nicht in der Moschee sind, die Zakat entrichten und dass diese Menschen zu den Rechtgeleiteten gehören. Die Zugehörigkeit zum Islam bedeutet auch, dass du deinen muslimischen Bruder liebst und magst und für ihn da bist, weil er eben Muslim ist. Und dass du ihn als deinen Bruder ansiehst, egal aus welchem Land er kommt. Betrittst du die Moschee, siehst du deine Geschwister und du hast das Gefühl, dass deine Geschwister dir vorausgeeilt sind und dass deine Geschwister dir einen Gefallen tun. Sie tun dir einen Gefallen, indem sie in der Moschee sind. Denn je mehr Menschen in der Moschee sind, je mehr Teilnehmer ein Gebet hat, desto größer ist die Belohnung für jeden Einzelnen von uns. Und wäre da nicht Allah Azza wa Jalla und danach diese Geschwister in der Moschee, gäbe es weder ein Gemeinschaftsgebet, noch gäbe es ein Freitagsgebet. Und dieses Freitagsgebet, das wir machen zusammen, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet von uns annimmt, werden uns, liebe Geschwister, die Sünden vergeben zwischen diesem Freitagsgebet und dem bis zum nächsten Freitagsgebet. Und Abu Huraira radhiyallahu anhu sagt ja sogar noch drei Tage dazu. Die Zugehörigkeit zum Islam bedeutet, dass du nur gute Menschen in deine Sitzung einlässt und dass du für deine Tochter einen rechtschaffenen Menschen akzeptierst und annimmst und suchst. Was das Streben nach Wissen angeht, so fällt darunter die Teilnahme am Freitagsgebet von Anfang an Das Freitagsgebet ist das zweifellos wichtigste und wertvollste Gebet in der gesamten Woche. Und das Besondere am Freitagsgebet ist doch gerade die Erinnerung an Allah Azza wa Jal. Und am Anfang der Freitagspredigt wird Allah gelobt und gepriesen. Und er wird als der einzige Gott verherrlicht. Und das ist der wertvollste Moment, den man auf keinen Fall verpassen darf. Denn viele von uns sagen, ich bin noch dabei, ich nehme doch an Freitagspredigt teil. Das ist richtig, aber unser Prophet hat uns angespornt, sogar am Anfang des Tages schon, sobald die Sonne aufgegangen ist, in der Moschee zu sein und auf dieses Gebet zu warten. Meine lieben Geschwister, ebenso gehört zum Streben nach nützlichem Wissen die Teilnahme an Sitzungen, in denen der Koran al-Karim gelehrt und auswendig gelernt wird und auch erklärt wird. Und diese Möglichkeit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, gibt es nicht in jeder Moschee, aber diese Möglichkeit habt ihr, Alhamdulillah, in eurer Moschee, so nutzt diese Gelegenheit aus. Und zur Einheit und zum Zusammenhalt gehört, dass wir wie ein einziger Körper fungieren. Uns alle interessiert unsere Moschee. Jeder trägt seinen Anteil dazu bei. Und selbst wenn dieser Anteil nur bedeutet, dass du am Gebet teilnimmst. Wenn wir also sagen, macht etwas für eure Moschee, tragt euren Anteil dazu bei, dann ist das Wertvollste davon das Gemeinschaftsgebet. Und dass dieser Raum, den du dich jetzt gerade befindest, gefüllt wird mit Zikrullah. Warum? Weil Allah gesagt hat, ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Ich habe die Menschen und Dschinn allein zu dem Zweck erschaffen, damit sie mich anbeten. Fünftens, das Festhalten an unseren Prinzipien. Liebe Geschwister, wer als Muslim standhaft bleibt, gewinnt an Stärke. Wer hingegen hin und her springt, welche Kraft soll ihm denn bleiben? Allah tabaraka wa ta'ala beschreibt diesen Menschen, der Allah azza wa jal irgendwo nur so am Rande dient. Das heißt, passiert die kleinste Versuchung, fällt er von seiner Religion ab. Allah sagt sinngemäß, unter den Menschen gibt es auch manchen, der Allah dient, dabei aber voller Zweifel ist. Wenn ihm Gutes widerfährt, ist er zufrieden mit ihm. Wenn ihm Gutes widerfährt, wenn er etwas bekommt, Gesundheit, Essen, Geld, Vermögen, Haus, Auto, dann ist er zufrieden mit Allah und denkt, alles ist wunderbar. Und wenn er aufersteht, wird er zu den Gefährten der rechten Seite gehören. Trifft ihn aber eine Prüfung, dann wendet er sich vollständig vom Glauben ab. Und so verliert er sowohl diese Welt als auch die kommende. Das aber ist ein offensichtlicher Verlust. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. Sechstens, die Berücksichtigung der göttlichen Naturgesetze. Es gilt, diejenigen Faktoren zu berücksichtigen, die Allah subhanahu wa ta'ala dafür gemacht hat, dass es mit einem Menschen in seinem Leben aufwärts geht. Und dazu gehört zweifellos die folgende Aussage Allahs: Wahrlich, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie nicht das ändern, was in ihren Herzen ist. Dieser Vers, liebe Geschwister, weist auf eine sehr entscheidende Angelegenheit hin. Ist es nicht so, dass viele von uns sagen, wenn Allah mir dies und das gibt, dann werde ich das und das tun? Als würden sie ein Gelübde aussprechen, Allah versprechen, etwas zu tun, wenn er ihnen das und das gibt. Sie erwarten von ihrem Herrn, der sie überhaupt nicht braucht, dass er den ersten Schritt macht. Obwohl dieser Vers doch gerade darauf hinweist, dass wir den ersten Schritt machen. Wir müssen den ersten Schritt machen. Du willst, dass es dir gut geht? Dann musst du derjenige sein, der sein Gebet verrichtet. Dann musst du derjenige sein, der sein Fasten im Ramadan macht. Dann musst du derjenige sein, der sich von seinem Vermögen reinigt, indem er die Zakat entrichtet. Die Veränderung beginnt in einem selbst und mit einem selbst. Verändern wir uns vom Glauben zum Unglauben, vom Gehorsam zum Ungehorsam, dann wird auch die Bestrafung dementsprechend sein. Hört euch doch das Beispiel an im Koran al-Karim, in Surat al-Nahl, in den Versen 112 bis 114. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, nämlich Makka, die sicher und ohne Sorge war. und ihre Versorgung reichlich von allen Orten her erhielt. Da aber leugnete sie die Wohltaten Allahs und wurde undankbar. Und so ließ Allah sie größten Hunger und Furcht erleiden wegen dem, was sie getan haben. Ein Gesandter aus ihren Reihen, ein Gesandter von ihnen selbst, war doch zu ihnen gekommen, dessen Ehrlichkeit sie kannten. Sie aber ziehen in der Lüge, sodass die Strafe sie erfasst, während sie sich selbst Unrecht tun, nämlich den Schirk begehen. Allah sagt, so esst von den guten Dingen. So esst von den erlaubten guten Dingen, mit denen Allah euch versorgt hat, und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn es er wirklich ist, dem ihr dient. Zu den göttlichen Naturgesetzen gehört, dass Allah demjenigen hilft, der seine Religion unterstützt. Wir sollten also nicht warten, bis Allahs Hilfe kommt. Wir sollten nicht sagen, wenn Allah mir hilft, werde ich ein guter und dankbarer Mensch sein. Es ist genau umgekehrt. Wenn du einen Schritt machst, macht Allah tabaraka ta'ala dir schnelle Schritte entgegen. So heißt es doch in einem heiligen Hadith, kommt er gehend zu mir, so eile ich zu ihm. Bukhari. Siebtens, die Askese. Wenig vom Diesseits nehmen und wenig davon in dein Herz lassen und dem scheinbaren Prunk keine Aufmerksamkeit schenke. Denn sich an Weltliches zu klammern, ist ein Schwachpunkt. Du wirst erpressbar, du liebst dieses Leben und du wirst es nicht mehr verlassen. Du machst alles, um hier zu bleiben. Es macht einen bestechlich und motiviert den Feind. So berichtet Thauban radiallahu anhu, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, schon bald werden sich die Gemeinschaften so gegen euch schließen, wie man sich gegenseitig zum Essen aus einer Schüssel ruft. Einer fragte, ist es aufgrund unserer geringen Anzahl zu jener Zeit? Er sagte, vielmehr seid ihr zu jener Zeit viele, aber ihr werdet wie der Schaum einer Flut sein, also wertlos. Allah wird die Ehrfurcht eurer Feinde euch gegenüber aus ihren Brüsten fortnehmen. Also sie haben keine Ehrfurcht mehr vor euch und sie machen dann mit euch, was sie wollen. Und in eure Herzen wird er Schwäche setzen. Jemand fragte, o Gesandte Allahs, was ist denn mit der Schwäche konkret gemeint? Er sagte, die Liebe zum Diesseits und die Abscheu des Todes. Achtens und letztens, sich um die Frauen zu kümmern. Die Frauen einer Gesellschaft sind eine Ursache für Stärke. Mit ihr wird eine Gesellschaft auf- und abgebaut. Die Laizisten rufen zur Gleichheit auf. Gibt es jemanden unter uns, der Ungerechtigkeit mag? Was für Worte sprechen Sie? Schöne Worte. Aber was meinen Sie damit? Sie rufen zur Gleichheit auf und meinen damit, dass die Frauen ihre Rolle im Aufbau einer Gesellschaft verlassen sollen. Sie rufen zur Freiheit auf, meinen aber damit die Nacktheit und Widerspenstigkeit gegenüber den Eltern und der Familie. Nicht alles, was jemand sagt, meint er auch so. Sogar wird manchmal von Entwicklungshilfe gesprochen und in Wirklichkeit ist damit nichts anderes als Abhängigkeit und Erpressung gemeint. Deshalb müssen die Frauen sich an ihren Vorbildern orientieren. An den rechtschaffenen Frauen wie Maryam alayhi salam, hinsichtlich ihrer Gottesdienste und Schamhaftigkeit. Und damit du jemanden hast bei dir zu Hause wie Maryam alayhi salam, bedarf es auch einer Person, entsprechend Zakaria alayhi salam, der sie nämlich aufzog. Zakaria zog sie auf, weil sie wahrscheinlich eine Weise war. Also beginnt die Erziehung mit dem guten Vorbild. Nehmt euch also vor Allah Azza wa Jal in Acht und weist euren Familienangehörigen den rechten Weg. Und die Anweisung zum rechten Weg, liebe Geschwister, das geht durch Worte, das geht durch Taten, das geht durch Bücher, aber das geht natürlich auch besonders personifiziert in eine Person, die das vormacht. Und so war unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das beste Vorbild und er brachte die beste Generation hervor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يهدينا سواء السبيل نسأله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح نساءنا وأن يرزقنا ما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. نسأله سبحانه وتعالى من الدنيا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله عز وجل من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.